SWR Kultur. Hörspiel. Gleich bringen wir hier in SWR Kultur das Hörspiel Pedro Páramo nach dem gleichnamigen Roman von Juan Rulfo. Der einzige Roman des Mexikaners aus dem Jahr 1955 beeinflusste die moderne lateinamerikanische Literatur wie sonst nur die Werke von Borges, García Márquez oder Onetti. Er wurde mehrfach verfilmt, wobei das Drehbuch zweier Filme von Gabriel García Márquez stammt. Geschildert wird ein ländliches Mexiko, das unter archaischen Gewaltverhältnissen leidet und von toten, unerlösten Seelen bevölkert wird. Nicht einmal die mexikanische Revolution hat einen Einfluss auf das existenzielle Elend der Dörfler gehabt, die von Gott und Gesetz im Stich gelassen zu sein scheinen, auf ewig. Die Menschen, mit denen der Ich-Erzähler Juan Preciado spricht, sind Gespenster. Preciado liegt selbst seit längerer Zeit im Grab. Der übermächtige Großgrundbesitzer Pedro Páramo hat in dem heruntergekommenen Dorf Comala Ordnung, Friedhofsruhe geschaffen. Doch die Toten reden sehr lebendig in ihren Gräbern weiter, erzählen seufzend von Páramos Untaten und die Lebenden scheinen schon lange tot zu sein. Die ferne Regierung kümmert sich nicht um Armut und Leid in dieser Wüsteneinöde. Mit seinem kunstvoll spröden Stil und der kühnen, fragmentarischen Struktur seines vielstimmigen, mehrfach zeitversetzten Romans war Rulfo seinerzeit weit voraus. García Márquez sagte über Pedro Páramo: »Ich konnte nicht einschlafen, bevor ich das Buch nicht zum zweiten Mal gelesen hatte. So sehr hat es mich bewegt und verzaubert.« In der Kunstkopf-Stereo-Produktion, bearbeitet von Ulrich Raschke und inszeniert von Otto Düben, hören Sie Siegfried Wischnewski, Mario Waschun, Matthias Pognier, Edda Seipel und viele andere. Pedro Páramo, nach dem gleichnamigen Roman von Juan Rulfo. Als Hörspiel bearbeitet von Ulrich Raschke. Regie Otto Düben. Lass denen nicht einfallen, ihn um etwas zu bitten. Verlange, was uns zukommt. Was er verpflichtet war, mir zu geben und mir nie gegeben hat. Lass es ihn teuer zu stehen kommen, mein Sohn, dass er uns so im Stich gelassen hat. Ja, Mutter. Ich will es tun. Dass du auch ja zu ihm gehst, Juan. Nach Comala. Er heißt, ich bin sicher, er freut sich, wenn er dich kennenlernt. Wie sagten Sie, dass das Dorf da unten heißt? Comala. Sind Sie sicher, dass das schon Comala ist? Ganz sicher. Aber weshalb sieht es so trübselig aus? Ja, die Zeiten sind schlecht. Von dieser Stelle aus sieht man Comala. Wie es weiß auf der Erde liegt. Was wollen Sie in Comala, wenn man fragen darf? Ich will meinen Vater besuchen. Aha. Ach, das wird aber einen Empfang geben. Er wird sich freuen, dass er endlich mal wieder jemanden sieht. Nach all den vielen Jahren, in denen niemand mehr gekommen ist. Ach, wer sie auch sein mögen. Er wird sich schon mit Ihnen freuen. Und wie sieht Ihr Vater aus, wenn man fragen darf? Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur, dass er Pedro Páramo heißt. Aha. So? Ja, so heißt er. Hat man mir gesagt. Aha. Wohin gehen Sie? Ich gehe da hinunter. Nach Comala? Hä? Nach Comala? Ich bin auch ein Sohn von Pedro Paramo. Aha. Heiß ist es hier. Tja. Und dabei ist das noch gar nichts. Warten Sie nur ab. Sie werden was erleben, wenn wir erst in Comala sind. Da ist es wie auf glühenden Kohlen, wie im Höllenschlund. Wenn ich Ihnen sage, dass die Leute dort, wenn sie sterben, aus der Hölle wieder zurückkommen, um sie eine Decke zu holen. Kennen Sie Pedro Paramo? Wer ist der? Damiana, komm her und sieh, was dieser Mann will, der dort kommt. Ich bitte eine kleine Beihilfe zum Begräbnis. Don Pedro wird ermordet! Was sagen Sie? Dass wir schon gleich da sind. Ja, ich sehe es schon. Aber was ist denn das? Ein Wegläufer, Herr. So heißen diese Vögel hier. Nein, ich meine, was denn mit diesem Dorf hier los ist? Es sieht so einsam aus, wie ein verlassenes Dorf. So, als ob dort niemand mehr wohnte. Das sieht nicht nur so aus, das ist so. Hier wohnt niemand. Und Pedro Paramo? Pedro Paramo ist seit vielen Jahren tot. Hier werde ich dir näher sein. Hier wird die Stimme meiner Erinnerungen dir näher sein als die Stimme meines Todes. Wenn nämlich der Tod überhaupt eine Stimme hat. Wo kann ich hier Unterkunft finden? Gehen Sie zu Doña Carmen, falls sie nämlich noch lebt. Sagen Sie ihr, dass ich sie geschickt habe. Treten Sie ein. Ich bin Carmen Diada. Ich muss weiter. Da hinten ist mein Haus, wo die Hügel aneinander stoßen. Wenn Sie nicht gehen wollen, sind Sie willkommen. Natürlich, wenn Sie lieber hierbleiben mögen, müssen Sie dann selber sehen, wie Sie fertig werden. Sie ist doch gar nicht so dumm, sich die Frau hier einmal anzuschauen. Am Ende müssen Sie doch noch eine lebende Seele. Wie heißen Sie denn? Abundio. Was ist das hier? Alter Kram. Alles hier ist voller Gerümpel. Die Leute, die weggezogen sind, haben sich mein Haus ausgesucht, um ihre Möbel einzustellen. Und bis jetzt hat sie noch keiner abgeholt. Aber das Zimmer, das ich für Sie bereit habe, liegt ganz hinten. Das ist immer aufgeräumt. Für den Fall, dass jemand kommen sollte. Sie sind also Ihr Sohn. Wessen Sohn? Dolores Sohn. Das bin ich. Aber wieso wissen Sie das? Sie hat mich benachrichtigt, dass Sie kommen. Gerade heute. Dass Sie heute kommen würden. Wer? Meine Mutter? Ja, Ihre Mutter. Hier ist Ihr Zimmer. Aber... hier ist ja nichts, um sich hinzulegen. Für die Müdigkeit ist der Schlaf die beste Matratze. Gleich morgen mache ich Ihnen Ihr Bett zurecht. Sie wissen, es ist nicht so leicht, ihm nur alles herzurichten. Das muss man vorbereiten und Ihre Mutter hat mir erst heute Bescheid gegeben. Meine Mutter? Meine Mutter ist tot. Deshalb also klang Ihre Stimme so leise, als käme sie von weit her. Jetzt begreife ich. Und wie lange ist es her, dass sie gestorben ist? 7 Tage schon. Die Arme. Wir hatten uns ja versprochen, zusammen zu sterben. Um uns auf dieser Reise Mut zu machen, falls wir da irgendwelche Schwierigkeiten haben sollten. Wir waren ja sehr gute Freundinnen. Hat sie nie von mir erzählt? Nein, niemals. Merkwürdig. Wir waren damals natürlich noch ganz junge Dinger. Und sie war erst seit ganz kurzem verheiratet. Aber wir hatten uns sehr lieb. Meine Mutter war so hübsch. So, wie soll ich nur sagen, so zart, dass es Freude machte, sie lieb zu haben. Man musste sie einfach lieb haben. Nun hat sie einen Vorsprung vor mir. Sei nicht böse, dass ich du zu dir sage. Aber ich betrachte dich ja als meinen Sohn. Ja, wie oft habe ich gesagt, Dolores Sohn hätte eigentlich mein Sohn werden sollen. Nachher erkläre ich dir, wieso. Ich bin müde. Komm, iss vorher noch etwas. Eine Kleinigkeit. Ja, ich komme. Ich komme gleich. Was machst du da im Klosett, Pedro? An dich, Susanna, dachte ich. An die grünen Hügel, wie wir in den Windmonaten Drachen steigen ließen. Unter uns hörten wir den bewegten Lärm des Dorfes, aber wir waren über ihm, hoch oben auf dem Hügel. Und der Wind wollte uns den Bindfaden aus den Händen reißen. Und dann schmiegten sich weiche Hände an meine Hände. Ich hab dir gesagt, du sollst rauskommen, Junge. Der Wind brachte uns zum Lachen, ließ unsere Blicke sich treffen. Und der Bindfaden zwischen unseren Fingern lief hinter ihm her, bis er mit einem leisen Geräusch zerriss. Ja, Mutter, komm schon. Als habe ein Vogelflügel ihn zerschnitten. Der Papiervogel dort oben schlug Purzelbäume im Fallen und schleifte seinen Schwanz aus Lumpen hinter sich her. Dann verlor er sich im Grünen. Wenn du noch lange da drinnen bleibst, wird eine Schlange kommen, die beißen. Deine Lippen waren feucht, Susanna, als hätte der Tau sie geküsst. Ja, Mutter. Bleibst du so lange da drin? Was treibst du da? An dich dachte ich, wie du da standest und mich mit deinen aquamarinfarbenen Augen ansahst. Das kannst du nicht anderswo machen? Es ist schädlich, so lange im Klosett zu bleiben. Außerdem könntest du eigentlich etwas tun. Geh zu deiner Großmutter und hilf ihr, den Mais auszukörnen. Großmutter, ich komme, um dir beim Mais auskörnen zu helfen. Damit sind wir fertig. Wo hast du den gesteckt? Hast du wohl gebetet? Nein, Großmutter. Ich habe nur zugesehen, wie es regnete. Hunderte von Metern entfernt, über allen Wolken weit, weit jenseits aller Dinge, da bist du verborgen, Susanna. Also los, geh und mach die Mühle sauber. Und die Mühle ist nicht mehr zu gebrauchen, Großmutter. Das Gewinde ist kaputt. Warum kaufen wir denn keine neue? Du hast eigentlich recht. Wir haben jetzt freilich keinen roten Heller, aber du könntest zu Doña Inés gehen und sie bitten, uns das Geld bis Oktober zu stunden. Sag Doña Inés, dass wir in der Ernte alles bezahlen, was wir ihr schuldig sind. Wohin gehst du? Zu Doña Inés. Eine neue Mühle kaufen. Unsere ist kaputt. Sag ihr, sie soll dir einen Meter schwarzen Taft geben, so wie diesen hier. Sie soll es anschreiben. Ja, Mutter. Und kauf mir auf dem Rückweg ein paar Aspirintabletten. In dem Blumentopf auf dem Korridor ist Geld. Ich sah die Tropfen rennen. Ich sah, wie sie in den Blitzen aufleuchteten. Und jeder Atemzug war ein Seufzer. Und jeder Gedanke ein Gedanke an dich, Susanna. Jawohl, um ein Haar wäre ich deine Mutter geworden. Hat sie dir nie davon erzählt? Nein, sie hat mir nur Schönes erzählt. Von ihnen habe ich durch den Eseltreiber gehört, der mich hergebracht hat. Ein gewisser Abundio. Der brave Abundio. So hat er mich also noch nicht vergessen. Ich gab ihm immer ein Trinkgeld für jeden Fremden, den er mir zuschickte. Und uns beiden ging es gut dabei. Er hat mir gesagt, dass ich zu ihnen gehen soll. Dafür muss ich ihm wirklich dankbar sein. Er war ein guter Kerl und ein sehr zuverlässiger Mensch. Er brachte uns immer die Post, auch später noch, als er taub geworden war. Früher redete er sehr viel, später nicht mehr. Er sprach überhaupt nicht mehr. Er meinte, es hätte ja keinen Sinn, Dinge zu sagen, die er selber nicht hörte, die ihm nach nichts klängen und nach nichts schmeckten. Die Sache kam so, dass ganz nah an seinem Kopf eine von den großen Raketen zerplatzte, die wir hier abfeuern, um die Wasserschlangen zu verscheuchen. Damals verstummte er. Aber er war nicht richtig stumm. Der, von dem ich gesprochen habe, hörte gut. Dann ist es auch nicht gewesen. Außerdem ist Abundio ja tot. Sicher ist er schon gestorben. Siehst du, dann kann es also gar nicht gewesen sein. Ja, das meine ich auch. Na schön. Um aber auf deine Mutter zurückzukommen. Ich war gerade dabei, dir zu erzählen, also dieser Mensch, von dem ich dir erzählen wollte, war Zureiter auf dem Gut Medialuna. Wir kannten ihn nur unter seinem Spitznamen Grashüpfer, weil er so leicht und so gut springen konnte. Mein Gevatter Pedro sagte immer, die Füllen zu reiten, das könne er großartig. Dabei war er in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Er war ein Traummacher. Das war sein eigentlicher Beruf. Und deine Mutter fiel auf ihn herein, wie viele andere auch, zum Beispiel auch ich. Also zu diesem Grashüpfer ging deine Mutter und er orakelte ihr, dass sie in dieser Nacht unter keinen Umständen mit einem Mann schlafen dürfe, weil der Mond wild wäre. Dolores kam sehr verlegen zu mir und sagte, dass sie am Abend keinesfalls mit Pedro Páramo ins Bett gehen könne. Es ginge einfach nicht. Es war ihre Brautnacht. Also ich redete auf sie ein, sie solle sich doch nichts von diesem abgefeimten Grashüpfer weismachen lassen. Ich kann nicht. Geh du an meiner Stelle. Er wird es gar nicht merken. Ich war natürlich viel jünger als sie und etwas weniger brünett war ich auch, aber im Dunkeln sieht man das ja gar nicht. Tu mir diese Liebe. Ich vergelte es dir ein anderes Mal. Damals war deine Mutter ein junges Ding mit sanften Augen. Wenn überhaupt irgendetwas an ihr hübsch war, so waren es die Augen. Die konnten einen auch überreden. Und so ging ich denn. Die Dunkelheit half mir. Und noch etwas anderes. Davon wusste sie aber nichts. Ich war nämlich selber in Pedro Páramo verliebt. Ich ging mit ihm ins Bett. Ich tat das mit Wonne. Ich war wild auf ihn. Ich klebte mich an seinen Körper. Aber nach dem Rummel den ganzen Tag über war er erledigt und tat die ganze Nacht nichts als schnarchen. Nur seine Beine streckte er zwischen meine. Bevor es Tag wurde, stand ich auf und ging zu Dolores, sagte, so, jetzt geh du zu ihm, jetzt ist schon ein neuer Tag. Was hat er mit dir gemacht? Das weiß ich noch nicht, sagte ich. Das Jahr darauf wurdest du geboren. Aber nicht von mir. Obwohl es nur an einem Faden hing und es wäre so gewesen. Vielleicht hat sich deine Mutter geschämt, dir das zu erzählen. Meine Mutter. Zusehen. Wie der Horizont. Auf und nieder wogt, gewiegt vom Wind, die Farbe der Erde, der Duft nach Gras und nach Brot, ein Dorf, das nach frisch vergossenem Honig riecht. Sie hat Pedro Páramo immer gehasst. Doloritas, was ist mit meinem Frühstück? Vor Sonnenaufgang schon stand sie auf und machte Feuer. Die Katzen wachten von dem Geruch des Feuers auf. Doña Doloritas! Wie oft mag deine Mutter das gehört haben? Doña Doloritas, das ist kalt, dieses nicht zu essen. Wie viele Male wohl. Und wenn sie sich auch daran gewöhnte, die Hölle auf Erden zu haben, so wurden ihre sanften Augen doch hart. Duft der Orangenblüten in lauer Luft. Nichts schmecken als diesen Duft. Und dann begann sie zu seufzen. Warum seufzt du, Doloritas? Ich war an diesem Nachmittag mit den beiden zusammen draußen auf den Feldern. Wir sahen zu, wie die Drosseln in Schwärmen vorbeiflogen. Hoch oben wiegte sich ein einsamer Geier. Wenn ich ein Vogel wäre und zu meiner Schwester Gertrud fliegen könnte. Aber was heißt denn das? Jetzt sofort wirst du deine Schwester besuchen. Komm, wir gehen nach Haus. Man soll dir deine Koffer packen. Und deine Mutter ging. Lebe wohl, Doloritas. Sie ging für immer von der Medialuna fort. Viele Monate später erkundigte ich mich bei Pedro Páramo nach ihr. Sie hat mehr an ihrer Schwester gehangen als an mir. Ich nehme an, dass sie sich dort wohlfühlt. Abgesehen davon ging sie mir schon recht auf die Nerven. Aber wovon werden sie leben? Gott möge ihnen beistehen. Lass es ihnen teuer zu stehen kommen, mein Sohn, dass er uns so im Stich gelassen hat. Und so haben wir die ganze Zeit nichts mehr von ihr gehört. Bis sie mir jetzt Bescheid gesagt hat, dass du kommen würdest. An dem Tag, da du fortgingst, wusste ich, dass ich dich nie wiedersehen würde. Ich dachte, sie wird nie wieder zurückkommen. Und immer wieder sagte ich es zu mir. Susanna wird nie wiederkommen. Niemals. Na, was machst du denn hier? Arbeitest du nicht? Nein, Großmutter. Rogelio will, dass ich auf das Kind aufpasse. Dabei kriege ich noch nicht mehr was dafür bezahlt. Du bist nicht dort, um Geld zu verdienen, sondern um zu lernen. Vorläufig bist du nichts weiter als ein Lehrling. Morgen oder übermorgen bist du vielleicht schon Chef. Aber dafür muss man Geduld haben und vor allem bescheiden sein. Das sollen andere tun, Großmutter. Ich bin nicht dazu gemacht, mit den Dingen abzufinden. Du immer mit deinen Überspanntheiten. Ich sehe schwarz für deine Zukunft, Pedro Paramo. Was ist denn los, Doña Carmen? Das ist Miguel Paramos Pferd, das zur Medialuna galoppiert. Dann lebt also doch noch jemand auf der Medialuna. Nein, dort lebt niemand mehr. Aber wieso? Das ist nur das Pferd, das hin und her läuft. Die beiden sind unzertrennlich. Es läuft überall herum und sucht ihn. Und um diese Zeit kommt es immer zurück. Vielleicht kann das arme Tier die Gewissensbisse nicht loswerden. Merkwürdig, nicht? Dass sogar Tiere es wissen, wenn sie ein Verbrechen begangen haben. Ich verstehe nicht. Außerdem habe ich keinerlei Geräusch wie von einem Pferd gehört. Wirklich nicht? Nein. Dann muss das mein sechster Sinn sein. Das ist eine Gabe, die mir Gott verliehen hat. Aber vielleicht ist es auch ein Fluch. Das hat damals mit meinem Patenkind Miguel, einem der unehelichen Söhne Pedro Paramos, angefangen. Ich bin die Einzige, die je erfahren hat, was ihm eigentlich in jener Nacht, in der er starb, geschehen war. Ich lag schon im Bett. Da hörte ich sein Pferd auf dem Weg zur Medialuna zurückkommen. Ich wunderte mich, denn er kam niemals so früh nach Hause. Für gewöhnlich kam er erst gegen Morgen. Er ritt immer in ein Dorf, das Contla hieß, ziemlich weit von hier, wo er sich mit seiner Braut unterhielt. Er ritt früh fort und kam spät zurück. Aber in dieser Nacht kam er nicht wieder. Ich höre nichts. Dann muss das an mir liegen. Schön. Also ich sagte gerade, übrigens, dass er in dieser Nacht nicht mehr zurückkam, das habe ich nur so gesagt. Das Pferd war noch kaum vorbei, da hörte ich, dass jemand ans Fenster klopfte. Da soll einer wissen, ob das vielleicht nur Einbildung war. Aber Tatsache ist, dass mich etwas zwang, aufzustehen und nachzusehen, wer das wäre. Und da stand Miguel Paramo. Ich wunderte mich nicht weiter, ihn zu sehen, denn eine Zeit lang hatte er ja jede Nacht mit mir geschlafen. Das war, bevor er dieses Mädchen fand, das ihm den Kopf verdrehte. Was ist los, sagte ich zu Miguel Paramo. Hat sie dir einen Korb gegeben? Nein. Sie liebt mich immer noch. Aber heute konnte ich sie nicht finden. Ich habe das Dorf verfehlt. Es war so viel Nebel in der Luft, oder Rauch, was weiß ich. Aber eines weiß ich, dass es Contla gar nicht gibt. Nach meiner Schätzung bin ich sogar darüber hinausgeritten und habe es nicht gefunden. Dir erzähle ich das, weil ich weiß, dass du mich verstehst. Wenn ich es den anderen in Comala erzähle, sagen sie, dass ich verrückt bin, wie sie es schon immer gesagt haben. Nein, verrückt bist du nicht, Miguel. Aber wahrscheinlich bist du tot. Weißt du nicht mehr, dass man dir einmal gesagt hat, dieses Pferd würde dich eines Tages umbringen? Erinnere dich, Miguel Paramo. Ich bin nur über die Steinmauer gesprungen, die mein Vater vor kurzem hat setzen lassen. Ich weiß, dass ich hinübersetzte und dass ich dann weiterritt. Aber wie ich dir schon gesagt habe, da war nichts als Rauch und Rauch und wieder Rauch. Morgen wird sich dein Vater vor Schmerz winden, sagte ich zu ihm. Es tut mir leid für ihn. Geh jetzt und ruhe in Frieden, Miguel. Ich danke dir, dass du noch hergekommen bist, um Abschied von mir zu nehmen. Und ich schloss das Fenster. Bevor der Morgen anbrach, kam ein Knecht der Medialuna und sagte: Der Herr, Don Pedro, lässt sich um einen Gefallen bitten. Der junge Miguel ist gestorben und er möchte gern, dass Sie zu ihm kommen. Ich weiß es schon. Hat man dir aufgetragen, dass du weinen sollst? Ja. Don Fulgor, der Verwalter, hat gesagt, ich soll weinen, wenn ich es Ihnen sage. Gut. Sag Don Pedro, dass ich hinkomme. Wie lange ist es her, dass man ihn nach Hause gebracht hat? Noch keine halbe Stunde. Sonst hätte man ihn vielleicht noch retten können. Allerdings sagte der Doktor, der ihn angefühlt hat, er wäre schon seit einiger Zeit kalt. Wir haben es gemerkt, weil das Pferd alleine zurückkam und so unruhig war, dass niemand schlafen konnte. Sie wissen ja, wie gerne sie sich hatten. Er und das Pferd. Und ich glaube fast, dass das Tier trauriger ist als Don Pedro. Es hat nichts gefressen und nicht geschlafen. Und rast die ganze Zeit herum. Als ob es inwendig ganz kaputt und marode wäre. Hast du einmal das Wehklagen eines Toten gehört? Nein, Doña Carmen. Umso besser für dich. Warum weinst du, Mutter? Mein Vater ist gestorben. Und man hat deinen Vater umgebracht. Und wer hat dich umgebracht, Mutter? Da ist Wind und Sonne. Und da sind Wolken. Dort oben ist ein blauer Himmel. Und dahinter sind vielleicht Lieder. Vielleicht schönere Stimmen. Mit einem Wort, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung für uns. Ob wir wollen oder nicht. Aber nicht für dich, Miguel Paramo. Der du in der Todsünde gestorben bist und keine Gnade finden wirst. Wir möchten, dass sie ihm den Segen erteilen. Nein, ich tue es nicht. Er war ein schlechter Mensch und wird nicht in den Himmel kommen. Gott würde mir zürnen, wenn ich für ihn betete. Habe Erbarmen mit deinem Knecht. Der Ruhe und Frieden. Amen. Leute sagen, dass sein Geist ihn will. Gesehen, wie er bei der und der ans Fenster geklopft hat. Ah, genau wie immer sah er aus. Mit seinen Lederhosen und allem sonst. Du glaubst, dass Don Pedro dieser Wut mit dir erlauben würde, dass sein Sohn weiter mit den Weibern rummacht? Kann dir vorstellen, was er sagen würde, wenn er das wüsste. Du bist jetzt tot. Bleib schön ruhig in deinem Grab. Und überlass uns dieses Geschäft. Wenn er ihn da fällt, dann fällt er sich zweimal. Hast recht. Der Alte fackelt nicht lange. Ich weiß, dass Sie ihn gehasst haben, Hochwürden. Und mit Recht. Der Mord an Ihrem Bruder, den mein Sohn begangen haben soll. Die Sache mit Ihrer Nichte Anita, die, wie Sie annehmen, von ihm vergewaltigt worden ist. Die Beleidigungen und Unverschämtheiten. Aber vergessen Sie das jetzt. Haben Sie Mitleid mit ihm. Und verzeihen Sie ihm, wie Gott ihm vielleicht verziehen hat. Nehmen Sie das als Spende für Ihre Kirche. Herr, Sie sind dein. Der kann sich ja das Seelenheiler kaufen. Du musst wissen, ob das der Kaufpreis ist. Was mich betrifft, Herr, so liege ich dir hier zu Füßen und flehe dich an um Gerechtigkeit. Oder Ungerechtigkeit. Denn bitten darf man um alles. Wenn es nach mir gehen soll, verdamme ihn, Herr. Herr, du hast gesiegt. Alles, was hier geschieht, habe ich auf dem Gewissen. Aus Angst, es mit den Leuten zu verderben, die mich ernähren. Von ihnen lebe ich. Das ist die reine Wahrheit. Von den Armen bekomme ich nichts und die Gebete machen nicht satt. So liegen die Dinge. Und das sind die Folgen. Meine Schuld. Gerade die Menschen habe ich verraten, die mich lieben und an mich glauben und zu mir kommen, damit ich bei Gott ihr Fürsprecher bin. Und was haben sie mit ihrem Glauben erreicht? Das Himmelreich? Oder die Läuterung ihrer Seelen? Und wozu läutern sie ihre Seelen? Wenn dann im letzten Augenblick die Erde, dieses Tal der Tränen. Hast du einmal das Wehklagen eines Toten gehört? Nein, Tanja Carmen. Umso besser für dich, mein Sohn. Sie ist Tanja Carmen. Was geht hier vor? Haben Sie sich geängstigt? Ich heiße nicht Carmen. Ich bin Damiana. Ich habe erfahren, dass du hier bist und wollte dich gerne sehen. Ich lade dich ein, bei mir zu wohnen. Da wirst du dich auch hinlegen können. Damiana Cisneros? Haben Sie nicht auf der Media Luna gewohnt? Ja, da wohne ich. Deshalb komme ich ja so spät. Meine Mutter hat mir immer von einer Damiana erzählt, die für mich gesorgt hat, als ich geboren wurde. Dann sind Sie das also? Jawohl, das bin ich. Ich kenne dich, seit du auf der Welt bist. Ich komme mit Ihnen. Kann man ja keine Ruhe finden. Haben Sie nicht gehört, was da eben war? Als ob jemand ermordet würde. Vielleicht ist es irgendein Echo, das hier eingeschlossen ist. Vor langen Jahren ist Toribio Aldrete in diesem Zimmer erhängt worden. Dann hat man die Tür zugemauert, bis er trocken war, damit sein Leichnam keine Ruhe fände. Ich weiß überhaupt nicht, wie du hier hereingekommen bist. Es gibt ja gar keinen Schlüssel zu dieser Tür. Tanja Carmen hat sie aufgemacht. Es wäre das einzige Zimmer, das sie verfügbar hätte. Carmen Diada? Ja. Arme Carmen. Dann hat sie also noch immer keine Ruhe gefunden. Ich, Ennis, Unterzeichneter, Fulgor Sedano, 54 Jahre alt, ledig, von Beruf Gutsverwalter, berechtigt als Bevollmächtigter oder in eigener Sache aufzutreten, erhebe Einspruch Sie, und erkläre Sie das Volk. Sie sind ein Mordskerl, Don Fulgor, das muss der Neid Ihnen lassen. Sie schmeißen die Sache. Ich stelle Strafantrag gegen Toribio Aldrete wegen Missbrauch. Ich war doch unruhig wegen dieser Sache. Jetzt weiß ich also, wogegen ich verstoßen habe. Dass ich nicht lache, also wegen Missbrauch. Ihr Herr Don Pedro sollte sich schämen, so ungebildet zu sein. Ja, mal, Carmen, kannst du mir das Zimmer in der Ecke geben? So viel Zimmer, wie Sie haben wollen, Don Fulgor. Wenn Sie wollen, nehmen Sie alle. Werden Ihre Leute hier übernachten? Nein, nur einer. Kümmere dich nicht um uns und geh schlafen. Also, lass uns den Schlüssel liegen. Also, wie ich schon sagte, Don Fulgor, Sie sind ein Mordskerl, aber dieser Hurensohn von Gutsherr, den Sie da haben, der kann mich am... Komm herein, Fulgor. Setz dich, Fulgor. Hier haben wir mehr Ruhe zum Sprechen. Warum setzt du dich nicht? Ich ziehe es vor zu stehen, Pedro. Wie du willst. Aber wenn ich bitten darf, Don Pedro. Wie steht das hier? Schlecht. Es ist nichts mehr da. Wir haben das letzte Vieh verkauft. Wem schulden wir? Wie viel interessiert mich nicht, sondern wem? Die Sache ist die, dass nichts da ist, womit wir bezahlen können. Und wieso nicht? Weil Ihre Familie alles verbraucht hat. Sie haben ständig Geld verlangt, immer und immer wieder, und nie etwas zurückgezahlt. Immerhin, ich weiß da jemanden, der sich für Ihr Land interessiert. Jemanden, der gut zahlt. Wir könnten die fälligen Wechsel einlösen und es würde immer noch etwas Land übrig bleiben. Allerdings nicht mehr sehr viel. Der jemand bist wohl du. Wie können Sie so etwas glauben? Ich glaube alles, was ich glaube. Morgen nehmen wir die Sache in die Hand. Wir fangen mit den Preciados an. Denen schulden wir am meisten, hast du gesagt. Ja, und haben ihn am wenigsten zurückgezahlt. Es scheint, dass einer von ihnen, die Gertrud, in die Stadt gezogen ist. Und der Lola, ich meine der Doña Dolores, gehört jetzt das Ganze. Der müssen wir zahlen. Morgen hältst du um Lolas Hand an. Aber Don Pedro, wie können Sie glauben, dass sie mich alten Mann nimmt? Für mich wirst du um sie anhalten. Schließlich und endlich ist sie sogar sehr reizvoll. Wirst ihr sagen, dass ich mächtig in sie verliebt sei und ob sie einverstanden sei? Im Vorbeigehen sagt dem Pfarrer, er solle die Formalitäten erledigen. Wie viel Geld hast du flüssig? Gar keins, Don Pedro. Schön, versprich ihm was, sag ihm, dass wir bezahlen werden, sobald wir etwas haben. Ich nehme an, er wird keine Schwierigkeiten machen. Tu das gleich morgen. Und die Sache mit dem Aldrete? Was will denn der Aldrete? Oh, Grenzgeschichten. Er hat sein Land einfrieden lassen und verlangt jetzt von uns, dass wir das Stück Mauer ziehen, das noch fehlt, damit die Grundstücke voneinander abgegrenzt sind. Das lass für später, kümmere dich nicht um Mauern, da wird's keine Mauern geben. Denk mal über die Sache nach, Fulgor. Aber mach ihm keinerlei Andeutungen. Erst bring das mal mit der Lola in Ordnung. Willst du dich nicht setzen? Jawohl, Don Pedro. Jetzt setze ich mich hin. Mein Wort drauf. Es macht mir Spaß, mit Ihnen zu tun zu haben. Wenn du sagst, der Lola, dass die Sache so und so ist und dass ich sie liebe, das ist wichtig. Im Ernst, ich bin wirklich in sie verliebt. Ihre Augen wegen, weißt du. Das machst du morgen, ganz früh. Entschuldigen Sie, dass ich rot werde, Don Fulgor. Aber ich habe nie geahnt, dass Don Pedro sich für mich interessiert. Ich sage Ihnen, er kann nicht schlafen, weil er immer an Sie denken muss. Aber er hat doch große Auswahl. Es gibt doch in Comala so viele hübsche Mädchen. Was werden die sagen, wenn sie das hören? Er denkt nur an Sie, Dolores. Sonst an keine. Wenn Sie so reden, Don Fulgor, kriege ich das Zittern. Ich habe ja nie im Traum daran gedacht. Ja, er ist ein sehr zurückhaltender Mensch. Und dann hat Don Pedros Vater, Friede seiner Asche, ihm gesagt, sie wären seiner nicht wert. Aus purem Gehorsam hat er geschwiegen. Aber jetzt, wo Don Lucas nicht mehr auf Erden ist, jetzt gibt es kein Hindernis mehr für ihn. Es war sein erster Entschluss. Also wir setzen die Hochzeit auf übermorgen fest. Was meinen Sie? Ist das nicht sehr bald? Ich habe nichts vorbereitet. Ich muss ja meine Brautausstattung bestellen. Ja, in knapp 8 Tagen kann ich es schaffen. Sagen Sie ihm, er soll sich noch etwas gedulden. Er möchte am liebsten, dass es heute schon wäre. Was die Ausstattung anbetrifft, die bekommen Sie von uns. Don Pedros verstorbene Mutter wartet nur darauf, dass Sie Ihre Sachen benutzen. Das ist so Sitte in der Familie. Aber in den nächsten Tagen geht es noch aus einem anderen Grund nicht. Das sind Geschichten, die wir Frauen haben. Sie verstehen mich doch, nicht wahr? Es ist mir entsetzlich peinlich, Ihnen das zu sagen, Don Fulgor. Ich fühle, dass ich ganz blass werde. Aber mein Monat ist gerade herum. Ach, wie peinlich das ist. Was ist schon dabei? Mit der Ehe hat das ja nichts zu tun, ob der Monat rum ist oder nicht. Da kommt es nur darauf an, dass man sich liebt. Und wenn das in Ordnung ist, dann ist alles andere klar. Ach, Sie verstehen mich nicht, Unfug. Ich verstehe ganz gut. Die Hochzeit ist übermorgen. Ich werde alles tun, damit es schneller kommt. Aber auf jeden Fall dauert es seine 3 Tage. Dabei lässt sich nichts machen. Oh Gott, wie glücklich ich bin. Wie glücklich. Dank dir, lieber Gott, dass du mir Don Pedro gibst. Selbst für den Fall, dass er mich später nicht mehr ausstehen kann. Also, ich habe schon um Sie angehalten. Und sie ist ganz einverstanden. Der Herr Pfarrer will 60 Pesos dafür, dass er kein Aufgebot erlässt. Ich habe ihm gesagt, dass er sie zu gegebener Zeit bekommt. Er sagt, dass er den Altar reparieren lassen muss und dass sein Esszimmer ganz aus dem Leim geht. Ich habe ihm versprochen, dass wir ihm einen neuen Tisch schicken werden. Er sagt, dass sie nie zur Messe kommen. Ich habe ihm versprochen, dass sie von jetzt an kommen werden. Hast du dir von Dolores keinen Vorschuss geben lassen? Nein, Don Pedro, das habe ich mich nicht getraut, das nicht. Sie war so glücklich. Ich wollte dir doch nicht diese Enttäuschung bereiten. Du bist ein Kindskopf. Ich wollte dir nicht die Freude verderben. Ja, du bist eben ein Kindskopf. Ah, schön, Don Pedro. Nächste Woche gehst du zu dem Aldreto und sagst ihm, dass er die Mauer zurückverlegen muss. Er ist an das Terrain der Medialuna eingedrungen. Er hat richtig gemessen, das weiß ich ganz gewiss. Du sagst ihm, dass er sich geirrt hat, dass er das falsch ausgerechnet hat. Wenn es nötig sein sollte, lässt er die Mauern runterreißen. Und die Gesetze? Welche Gesetze, Fulgor? Von jetzt ab machen wir das Gesetz. Hast du auf der Medialuna unter deinen Leuten einen handfesten Kerl? Jawohl, der eine oder andere ist schon drunter. Also schick eine Abordnung zu Aldrete. Dann lässt du ein Protokoll aufnehmen und klagst ihn an wegen Nießbrauch oder wegen sonst was, was dir gerade einfällt. Und erinnere ihn daran, dass mein Vater tot ist und dass man mit mir anders umgehen muss. Lass mich! Lass mich! Lass mich, du verdammter Mann! Lass mich doch wenigstens mit den Beinen tragen! Lass mich tragen! Das darf doch jeder! Jeder, der aufgehängt wird! Herein, Fulgor! Ist die Angelegenheit Toribio Aldrete erledigt? Total erledigt, Don Pedro. Dieses Dorf ist voller Echos. Es ist so, als ob sie in dem Hohlraum zwischen den Wänden oder unter den Steinen eingeschlossen wären. Wenn man geht, hat man das Gefühl, dass jemand hinter einem hergeht. Es knirscht und man hört Gelächter. Ihr altes Gelächter, das schon müde vom Lachen ist. Und Stimmen, die schon abgenutzt sind. All das hört man. Es wird einmal ein Tag kommen, denke ich immer. Da werden all diese Geräusche verstummen. Eine Zeit lang hörte ich viele Nächte hindurch Festtrubel. Der Lärm drang bis zu mir auf die Medialuna. Ich kam her, um mir den Rummel anzusehen. Und was sah ich? Genau das, was wir jetzt sehen. Nichts. Ja, dieses Dorf ist voller Echos. Ich grusle mich schon gar nicht mehr. Ich höre Hunde heulen und lasse sie heulen. Ich lasse sie einfach. Ich weiß ja, dass es hier keinen einzigen Hund gibt. Und an Tagen, wenn Wind ist, sieht man, wie er die Blätter vor sich her treibt. Dabei sind hier gar keine Bäume, wie du siehst. Natürlich, früher waren einmal welche da. Wo sollten sonst all diese Blätter herkommen? Aber das Schlimmste von allem ist, wenn man die Leute sprechen hört, und es klingt so, als ob die Stimmen aus einer Spalte herauskommen. Und dabei hört man sie so deutlich, dass man sie erkennen kann. Also erschrick nicht, Juan Preciado, wenn du Echos hörst. Sind Sie auch von meiner Mutter benachrichtigt worden, dass ich herkommen würde? Nein. Übrigens, was macht deine Mutter? Sie ist gestorben. Sie ist gestorben. Und woran? Ich weiß nicht woran. Vielleicht ein Kummer. Sie hat immerfort geseufzt. Das ist schlimm. Jeder Seufzer ist ein Hauch Leben, der von einem geht. Sie ist also tot. Ja. Eigentlich müssten Sie es ja wohl wissen. Warum meinst du, dass ich es wissen müsste? Ich weiß doch seit vielen Jahren schon von nichts mehr. Wieso sind Sie dann zu mir gekommen? Damiana. Damiana Cisneros. Damiana Cisneros. Ja. Nee. Hallo. Hallo. Hallo. Wer hat dir das gesagt, dass das Land mir nicht mehr gehört? Die Leute sagen, du hast es an Pedro Paramo verkauft. Mit diesem Herrn habe ich nicht das Geringste zu tun. Das Land ist meins, wie es immer meins war. Das sagst du. Aber die Leute sagen, dass das Ganze ihm gehört. Ach, das sollen sie mir mal ins Gesicht sagen. Sieh doch, hier unter uns, ich schätze dich. Schließlich bist du der Mann meiner Schwester und behandelst sie gut. Das wissen alle. Aber mir wirst du doch nicht ableugnen, dass du das Land verkauft hast. Und ich sage dir, dass ich es keinem verkauft habe. Aber gehören tut es Pedro Paramo. Er hat es so bestimmt. War denn Don Fulgor nicht bei dir? Nein. Dann kommt er morgen. Und wenn nicht morgen, irgendeinen anderen Tag. Gut. Soll er mich umbringen? Oder ich bring ihn um. Was tun Sie hier? Ich bin hergekommen, um meinen Vater zu suchen. Kommen Sie doch herein. Seid ihr auch tot? Er ist betrunken. Nein, es gruselt ihn nur. Wir hörten jemanden jammern und mit dem Kopf gegen unsere Tür schlagen. Und da standen Sie. Was ist Ihnen denn geschehen? Mir ist so vieles geschehen, dass ich am liebsten schlafen möchte. Wir haben schon geschlafen. Schön, gehen wir also schlafen. Still sein. Aber wenn ich den da sehe, wie er herumwühlt, muss ich daran denken, wie es mir ergangen ist, als du es zum ersten Mal gemacht hast. Und ich weiß, wie weh es getan hat und wie ich es bereut habe. Was hast du bereut? Ich erinnere mich, wie mir war, nachdem du es getan hattest. Denn wenn du es auch nicht wahrhaben willst, ich wusste wohl, dass es schlecht war. Jetzt kommst du an mit dieser Geschichte. Warum schläfst du nicht lieber? Und lässt mich ausschlafen. Wie ein Besessener wälzt er sich herum. Sieh ihn dir an. Er scheuert sich am Boden und krümmt sich dabei. Der Speichel läuft ihm aus dem Mund. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Um mich kümmern Sie sich nicht. Ich bin dann gewöhnt. Wie kommt man von hier weg? Wohin? Irgendwohin. Stellen Sie sich vor. Und wir sind hier so allein. Wir brennen darauf, nur ein ganz klein bisschen vom Leben zu sehen. Wohin ist Ihr Mann gegangen? Das ist nicht mein Mann. Das ist mein Bruder. Wenn er auch nicht will, dass man das weiß. Wohin er gegangen ist? Er will ein wildes Kalb einfangen, das sich verirrt hat und da oben herumläuft. Wenigstens hat er das gesagt. Seit wann sind Sie hier? Schon immer. Wir sind hier geboren. Dann müssten Sie eigentlich Dolores Preciado gekannt haben. Er vielleicht. Ich selber weiß so wenig von den Leuten. Ich gehe niemals aus. Hier an dieser Stelle, wo Sie mich sehen, da bin ich immer und ewig gewesen. Das heißt immer eigentlich nicht. Erst seit er mich zu seiner Frau gemacht hat. Seit damals rühre ich mich nicht mehr aus dem Haus, aus Angst, mich vor den Leuten zu zeigen. Er will's ja nicht wahrhaben. Aber ich sehe doch aus, dass man Angst kriegen kann, nicht? Jetzt schauen Sie mal mein Gesicht an. Was soll denn daran sein? Sehen Sie mir denn nicht meine Sünde an? Sehen Sie denn nicht diese lila Flecken wie Ausschlag, mit denen ich übersät bin von oben bis unten? Und das ist nur von außen. Innen bin ich ein Meer von Dreck. Und wer soll Sie denn eigentlich sehen? Hier ist ja niemand. Ich bin kreuz und quer durch das Dorf gegangen und habe niemanden gesehen. Das scheint nur so. Sind doch einige da. Lebt etwa Filomeno nicht mehr und Dorothea und Melchiades und der alte Prudencio und die alle. Nur, dass sie sich alle nicht aus dem Haus rühren. Tagsüber weiß man nicht, was sie eigentlich machen. Aber abends bleiben sie schön zu Hause. In der Nacht ist hier alles voll von Gespenstern. Sie sollten diese Haufen von Seelen im Fegefeuer sehen, die da auf den Straßen herumlaufen. Und wenn es dunkel wird, kommen sie heraus. Und niemand mag ihnen gern begegnen. Es sind so viele. Und wir so wenige. Wir versuchen nicht einmal mehr für sie zu beten. Unsere Gebete würden nicht für alle reichen. Auf jeden würde vielleicht ein Stückchen Vaterunser kommen. Und das nützt ihnen nichts. Und dann kommen noch unsere eigenen Sünden dazu. Keiner von denen, die hier leben, ist imstande der Gnade. Und wenn einer die Augen zu Gott aufschlägt, dann fühlt er sich schmutzig vor Scham. Und Scham macht nichts besser. Wenigstens hat das der Bischof gesagt, der vor einiger Zeit hier durchgekommen ist, um zu firmen. Ich habe mich vor ihn hingestellt und ihm alles eingestanden. Dafür gibt es keine Lossprechung. Ich schäme mich. Damit ist nichts getan. Trauen Sie uns! Marsch aus dem Weg da! Ich wollte ihm sagen, dass das Leben uns zusammengetan hat, uns ganz fest aneinander gedrängt hat, ihn und mich, dass wir hier so allein waren, nur wir beide, sonst niemand. Und das Dorf musste doch irgendwie weiterleben. Und wenn er das nächste Mal herkäme, würde vielleicht schon jemand da sein, den er firmen könne. Trennt euch. Das ist das Einzige, was man da tun kann. Aber wie sollen wir leben? Wie Menschen. Und er ritt auf seinem Maultier davon mit seinem harten Gesicht und sah nicht zurück, als ob er das Bild der ewigen Verdammnis hinter sich ließe. Er ist niemals wiedergekommen. Und darum ist das alles hier voll von Seelen im Fegefeuer. Darum strolchen hier all diese Leute herum, die ohne Absolution gestorben sind. Und sie auch auf keine Art und Weise erhalten können. Und schon gar nicht mit unserer Hilfe. Da kommt er. Hören Sie ihn? Ja, ich höre ihn. Da ist er. Was ist mit dem Kalb? Heute hat es keine Lust gehabt, sich sehen zu lassen. Heute Nacht erwische ich es. Lass du mich nachts allein lassen? Heute Nacht hole ich mir das Kalb. Ich habe eben gehört, dass Sie Geschwister sind. So, so, das haben Sie gehört. Ich habe das schon lange vor Ihnen gehört. Also mischen Sie sich da lieber nicht ein. Wir haben es nicht gern, wenn man von uns spricht. Ich habe es ja nur gesagt, Weil ich das begreifen kann, aus keinem anderen Grund. Was können Sie begreifen? Ja, was können Sie begreifen? Nichts. Ich begreife immer weniger. Ich möchte gern dahin zurück, woher ich gekommen bin. Willst du mir einreden, Juan Preciado, dass du erstickt bist? Ich fand dich auf dem Hauptplatz. Zu zweit schleiften wir dich in den Schatten der Arkaden. Da warst du schon ganz steif und so verkrampft wie die Toten, die sich zu Tode geängstigt haben. Du hast recht, Dorothea. Dorothea hast du doch gesagt, dass du heißt, nicht? Es ist gleich. Mein Name ist zwar Dorothea, aber das ist wirklich ganz gleich. Es ist wahr. Mein Sohn. Dorothea, das Flüstern hat mich getötet. Dort, wo ich vom Träumen mager wurde, wirst du mein Zuhause finden. Den Ort, den ich lieb gehabt habe. Dieses Dorf, wo die Dinge mit der Luft ihre Farbe ändern. Wo das Leben hindurchstreicht, als wäre es nur ein Rauschen. Als wäre es nur ein Flüstern, nur ein Hauch vom Leben. Ja, Dorothea, das Flüstern hat mich getötet. Aber die Angst saß schon seit langem in mir. Sie wurde immer stärker, bis ich es schließlich nicht mehr ertrug. Und als ich dann in das Geflüster hineingeriet, da gab es mir den letzten Stoß. Ich kam auf den Platz, du hast ganz recht. Das Stimmengewirr hatte mich hingelockt. Ich glaubte, es wären wirklich Leute da. Da war ich schon nicht mehr ganz bei Sinnen. Ich hörte es wohl, es waren Menschenstimmen, aber ich hörte sie nicht deutlich, sondern geheimnisvoll abgedämpft. So, als ob sie mir im Vorübergehen etwas zuflüsterten oder als ob sie in meine Ohren hineinsummten. Das Flüstern schien aus den Mauern zu kommen. Ich entfernte mich und ging in der Mitte der Straße weiter. Aber ich hörte sie genauso wie vorher, als wären sie mitgekommen und gingen vor oder hinter mir. Seit ich aus dem Haus dieser Frau gekommen war, die mich in ihr Bett genommen, und seit ich gesehen hatte, wie sie in ihrem Schweiß zerging, seitdem war mir kalt. Und je weiter ich ging, desto mehr nahm die Kälte zu. Ich wollte zurück, weil ich dachte, dass ich die Wärme wiederfinden könnte, die ich hinter mir gelassen hatte. Aber nach ein paar Schritten merkte ich, dass die Kälte aus mir selbst herauskam. Aus meinem eigenen Blut. Da begriff ich, dass es das Grausen war, das mich gepackt hielt. Und in diesem Augenblick hörte ich den großen Lärm auf dem Platz und dachte, dass mir unter den Leuten die Furcht vergehen würde. So kam es, dass er mich dort gefunden hat. Ich sah, dass niemand da war. Aber das Stimmengewirr, wie von vielen Leuten am Markttag, das hörte ich immer weiter. Ich fühlte, dass es näher und näher kam und wie ein Schwarm Bienen um meinen Kopf herumsummte. So kam es, dass ihr mich tot aufgefunden habt. Wozu bist du eigentlich hergekommen? Ich kam her, um Pedro Páramo aufzusuchen, der ja mein Vater gewesen sein soll. Eine Illusion hat mich hier geführt. Eine Illusion? Was muss man teuer bezahlen? Ich habe damit bezahlt, dass ich länger gelebt habe, als man eigentlich lebt. Damit habe ich die Schuld bezahlt, dass ich dieses Kind fand. Das ja auch nur eine Illusion war. Denn ich habe nie ein Kind gehabt. Jetzt, wo ich tot bin, habe ich mir Zeit genommen, über alles nachzudenken. Und all das kam von einem verdammten Traum, in dem ich träumte, dass ich ein Kind bekam. In mein Tuch gewickelt trug ich es mit mir herum, wo immer ich ging. Und plötzlich verlor ich es. Ich suchte und suchte es. Denn man hatte mir zwar das Herz seiner Mutter, aber auch den Schoß einer Hure gegeben. Aber ich fand es nicht. Als das Dorf allmählich leer wurde, setzte ich mich hin und wartete auf den Tod. Man hat mich in deinem Grab beerdigt. Und ich passte sehr gut in die Höhlung deiner Arme hinein. Hier in dieser Ecke, wo ich jetzt liege. Nur fällt mir eben ein, dass es eigentlich richtiger wäre, wenn ich dich in meinen Arm hielte. Weißt du? Da draußen regnet es. Fühlst du nicht, wie der Regen aufschlägt? Ich fühle, dass jemand über uns herumgeht. Lass doch die Angst. Jetzt brauchst du vor niemandem mehr Angst zu haben. Versuche lieber etwas Angenehmes zu denken. Denn wir werden lange Zeit begraben sein. Na, Miguel, woher kommst du denn um diese Zeit? Am Mitten. Welche hast du denn gemolken? Du rätst es nicht. Von Dorothea gewesen sein. Das ist die einzige, die Babys gern hat. Du bist ein Idiot, Pulver. Und du kannst nichts dafür. Wo bist du denn gewesen, Miguel? Bei den Weibern. Ich hab dich ja nicht ärgern wollen. Verzeih die Frage. Wie willst du denn die Eier haben? So wie du sie gern hast. Miguel, spreche ich nicht höflich mit dir? Schon gut, Damian. Mhm. Mach dir nichts draus. Hör mal, kennst du eine gewisse Dorothea? Natürlich. Das ist so eine, die trägt ein Bündel Lappen in ihrem Umschlagtuch und wiegt es und sagt, es ist ihr Kind. Da muss wohl mal was Schönes passiert sein, als sie noch jung war. Aber dass sie niemals den Mund auftut, weiß keiner, was ihr eigentlich passiert ist. Sie lebt von Almosen. Von heute ab gibst du der Frau dasselbe zu fressen wie mir. Jetzt her mit den Eiern. Legt ihn hierher. Wer ist es? Es ist Miguel, Don Pedro. Was hat man ihm getan? Niemand hat ihm etwas getan. Er hat allein den Tod gefunden. Das Pferd hat ihn getötet. Morgen lässt du das Pferd töten, damit es nicht weiter leidet. Gut, Don Pedro, ich verstehe das. Das arme Tier, es ist ganz verzweifelt. Hochwürden, ich... Was ist denn das? Jetzt betrinkst du dich schon, Dorothea. Seit wann? Es kommt nur, weil ich bei Miguels Totenwache war, Hochwürden. Da habe ich eins über den Durst getrunken. Also, sprich. Da ich ihm ja jetzt nicht mehr schaden kann, will ich Ihnen sagen, dass ich es gewesen bin, die dem verstorbenen Miguel Mädchen besorgt hat. Seit wann? Seitdem er anfing, ein Mann zu werden. Seit er scharf drauf war. Hast du sie ihm hingebracht? Manchmal ja. Waren es viele? Die kann ich schon nicht mehr zählen, Hochwürden. Eine ganze Menge Mädchen waren das. Was soll ich mit dir anfangen, Dorothea? Nun, in den Himmel kannst du nicht mehr kommen. Danke, Hochwürden. Er sei mit dir. Ich liege in demselben Bett, in dem meine Mutter vor so vielen Jahren gestorben ist. Mir ist, ich fühle jetzt noch ihr Herz klopfen und ihr Seufzen und ihre langsamen Atemzüge. Mir ist, ich fühle jetzt noch, wie weh mir ihr Tod tat. Aber das stimmt ja alles nicht. Ich liege hier auf dem Rücken und denke an vergangene Zeiten, um meine Einsamkeit zu vergessen. Denn ich liege hier ja nicht nur für eine Weile. Und außerdem liege ich auch nicht in dem Bett meiner Mutter, sondern in einem schwarzen Kasten, in einem richtigen Sarg, so wie die, in denen die Toten begraben werden. Ich bin ja tot. Damals starb meine Mutter. Ich hätte schreien sollen, mir die Hände wund pressen sollen vor Verzweiflung. Meine Mutter lag inmitten der Kerzen. Ihr Gesicht war fahl und zwischen ihren Lippen bläulich, hart geworden vom schwarzblauen Tod, sah man einen Schimmer von ihren weißen Zähnen. Ihre Hände auf der toten Brust, ihrer alten, liebevollen Brust, an der ich einmal geschlafen hatte, die mich genährt hatte und auf und abgegangen war, um mich in den Schlaf zu wiegen. Niemand kam zu ihr. So war es besser. Der Tod wird nicht verteilt wie ein Besitz. Hast du das alles gesagt, Dorothea? Wer, ich? Ich habe im Weichen geschlafen. Gruselt es dich immer noch? Ich habe jemanden sprechen hören. Eine Frauenstimme. Ich dachte, du wärst es. Eine Frauenstimme? Du hast gedacht, dass ich es wäre. Das muss die gewesen sein, die immer Selbstgespräche führt. Die in dem großen Grab. Ist ja neben uns begraben. Wahrscheinlich ist die Feuchtigkeit zu ihr gedrungen und sie hat sich im Schlaf umgelegt. Und wer ist das? Pedro Paramos letzte Frau. Viele Leute sagen von ihr, dass sie verrückt war. Andere sagen, dass das nicht stimmt. Aber fest steht, dass sie schon zu Lebzeiten Selbstgespräche geführt hat. Sie ist wohl schon lange tot. Oh ja, schon lange. Was hat sie denn gesagt? Etwas von ihrer Mutter. Ja, natürlich, ihre Mutter. Sie ist an der Schwindsucht gestorben, weswegen sie niemand besucht hat. Wenn du sie wiederhörst, sag mir Bescheid. Ich möchte gerne hören, was sie sagt. Ich war überall fest. Hörst du? Es scheint, sie will wieder was sagen. Nein, das ist sie nicht. Das kommt von weiter her, aus einer anderen Richtung. Das ist eine Männerstimme. Diese Toten bewegen sich, wenn die Feuchtigkeit an sie herankommt. Und dann wachen sie auf. Aber ich war nicht tot. Ich merkte es wohl. Ich hörte ja, dass Don Pedro gar nicht die Absicht gehabt hatte, mich zu töten. Er wollte mir nur einen Schreck einjagen. Er wollte feststellen, ob ich 2 Monate vorher in Vilmalio gewesen war. Am St. Christophstag. Auf der Hochzeit. Nein, nein, Don Pedro, da war ich nicht. Im allerhöchsten Fall bin ich dort vorbeigekommen, aber ganz zufällig. Er hatte nicht die Absicht, mich zu töten. Wer mag das sein? Das soll man wissen. Einer von vielen. Pedro Paramo hat so viele Leute umgebracht, nachdem man seinen Vater ermordet hatte. Angeblich hat er deshalb so gut wie allen den Garaus gemacht, die auf dieser Hochzeit waren. Don Pedro hat einfach alles dem Erdboden gleichgemacht. Das war dort auf dem Hügel von Vilmayo. Da standen ein paar Bauernhöfe, von denen nichts mehr übrig ist. Horch mal. Es scheint sie wieder zu sein. Pass gut auf, du, mit deinen jungen Ohren, und erzähl mir dann, was sie gesagt hat. Man kann sie nicht verstehen. Ich glaube, sie spricht gar nicht. Sie jammert nur. Und worüber jammert sie? Kann ich das wissen? Über irgendwas muss es ja sein. Niemand jammert doch über nichts. Spitz die Ohren gut. Sie jammert nur und weiter nichts. Vielleicht hat Don Pedro sie gequält. Glaub das nicht. Er hat sie ja geliebt. Er hat wohl keine andere Frau so geliebt wie sie. Als er sie bekam, da war sie schon mitgenommen vom Leben und höchstwahrscheinlich verrückt. Er hat sie so geliebt, dass er seine letzten Jahre zusammengesunken in seinem Rollstuhl verbrachte und nur immer auf den Weg starrte, auf dem man sie zum Friedhof getragen hatte. Nichts interessierte ihn mehr. Er schickte seine Leute fort und ließ alle Gerätschaften verbrennen. Einige blieben hier, weil sie darauf warteten, dass Pedro Paramo stürbe. Denn angeblich hatte er versprochen, ihnen seinen Besitz zu vermachen. Aber es vergingen Jahre und Jahre. Und er lebte immer weiter, immer weiter. Saß er dort wie eine Vogelscheuche vor den Äckern der Media Luna. Und alles nur, weil seine Seele ihm keine Ruhe ließ. Das heißt, einzig und allein, weil diese berühmte Susanna ihm wegstarb. Kannst du dir das vorstellen, wie er sie geliebt hat? 30 Jahre habe ich darauf gewartet, dass du zurückkämst, Susanna. Ich habe gewartet, bis ich alles hätte. Nicht nur etwas, sondern alles, was man überhaupt haben kann. So dass mir kein Wunsch mehr bliebe. Keine Sehnsucht. Außer der einen einzigen. Der Sehnsucht nach dir. Ihre Miene interessiert mich nicht, Bartholomä. Das Einzige, was ich von Ihnen will, ist Ihre Tochter. Das ist die Arbeit, die Ihnen am besten gelungen ist. Für mich war es, als täte der Himmel sich vor mir auf. Mir war, ich müsste zu dir hinlaufen, dich mit lauter Freude umgeben und weinen. Und ich weinte wirklich, Susanna, als ich erfuhr, dass du endlich zurückkommen würdest. Er will dich also haben, Susanna. Er sagt, dass du mit ihm gespielt hast, als ihr Kinder wart. Dass er dich kennt, dass ihr zusammen im Fluss gebadet habt, als ihr Kinder wart. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich mit deinem Gürtel totgeprügelt. Daran zweifle ich nicht. Du bist also gewillt, mit ihm zu schlafen? Ja, Bartholomä. Weißt du nicht, dass er verheiratet ist? Und unzählige Frauen gehabt hat? Ja, Bartholomä. Sag nicht Bartholomä zu mir. Ich bin dein Vater. Ich habe ihm gesagt, dass du zwar Witwe bist, aber weiter mit deinem Mann lebst, oder? Dass zumindest dein Verhalten so ist. Ich habe versucht, ihn davon abzubringen. Aber sein Blick wird unheimlich, wenn ich mit ihm rede. Und wenn dein Name genannt wird, schließt er die Augen. Nach allem, was ich gehört habe, ist er die Schlechtigkeit in Person. Die Schlechtigkeit in Person, das ist Pedro Páramo. Und wer bin ich? Du bist meine Tochter, bist mein Bartolomé San Juans Tochter. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Was ist das für eine Welt? Warum leugnest du, dass ich dein Vater bin? Bist du wahnsinnig? Hast du das nicht gewusst? Bist du wahnsinnig? Aber natürlich, Bartolomé. Hast du das nicht gewusst? Hast du gewusst, Fulgor, dass das die schönste Frau ist, die es je auf Erden gegeben hat? Ich hatte schon geglaubt, dass ich sie für immer verloren hätte. Aber jetzt will ich sie nicht von Neuem verlieren. Verstehst du mich, Fulgor? Sag ihrem Vater, er soll wieder zurückgehen und seine Mine ausbeuten und dort... Ich stelle mir vor, dort wird es leicht sein, jemanden verschwinden zu lassen. In dieser Gegend, wo nie jemand hinkommt. Was meinst du? Das kann schon sein. Das muss sein. Sie muss weise werden. Ich habe überhaupt die Pflicht, für irgendjemanden zu sorgen. Glaubst du nicht auch? Und mir scheint die Sache nicht schwierig. Also los, Fulgor, los. Und wenn sie es erfährt? Wer könnte ihr das erzählen? Sag wirklich, hier unter uns. Wer könnte ihr das wohl erzählen? Das macht mir nun wieder Spaß, Don Pedro, wie sie drauf losgehen. Als ob sie im Herzen plötzlich wieder jung wären. Bist du es, Bartholomew? Dein Vater ist gestorben, Susanna. Vorgestern Abend ist er gestorben. Und heute ist die Nachricht gekommen, dass nichts mehr zu machen ist. Er ist schon begraben. Es war nicht möglich, ihn herzuschaffen. Der Weg ist zu weit. Jetzt bist du allein, Susanna. Also war er es doch. Du kamst, um Abschied zu nehmen. Ich wusste ja, dass du es warst, Bartholomew. Bist du es? Vater. Ich bin dein Vater, mein Kind. Ich weiß schon. Du kommst, weil du mir erzählen willst, dass mein geliebter Florenzio gestorben ist. Aber das weiß ich ja schon lange. Ich komme zu dir, um dir Trost zu spenden, meine Tochter. Dann leb wohl, Vater. Komm nicht wieder. Ich brauche dich nicht. Warum kommst du zu mir, wo du doch tot bist? Mein Körper fühlte sich wohl auf der Wärme des Sandes. Ich lag mit geschlossenen Augen, mit offenen Armen, mit ausgestreckten Beinen im Meereswind. Das Meer war dort hinten, weit weg. Und wenn es mit der Flut stieg, ließ es eben noch Reste jetzt von Schaum. Jetzt ist sie es, die spricht, Juan Preciado. Vergiss nicht mehr zu sagen, was sie sagt. Im Meer kann ich nur nackt baden, Florencio, sagte ich. Und den ersten Tag kam er mit. Auch er war nackt. Und als er aus dem Meer stieg, schimmerte sein Körper. Du gefällst mir nachts besser, wenn wir im Dunkeln auf demselben Kissen unter dem Laken liegen, sagte er zu mir. Und dann ging er. Ich kam wieder. Ich würde immer wiederkommen. Das Meer benetzt meine Knöchel und weicht zurück. Benetzt meine Knie, meine Schenkel. Nimmt mich in seinen weichen Arm. Überschlägt sich auf meinen Brüsten. Umschlingt meinen Hals. Presst sich an meine Schultern. Dann versinke ich ganz in ihm. Dann gebe ich mich ihm hin. Seinem harten Schlag, seinem weichen Namen, und es bleibt nichts mehr von mir. Ich mag gerne im Meer baden, sagte ich zu Florencio, aber er versteht das nicht. Und am nächsten Tag war ich wieder im Meer, gab mich den Wellen hin. Was sagt sie, Juan Preciado? Sie sagt, dass sie ihre Füße, ihre eiskalten Füße zwischen seinen Beinen versteckte. Dass sie ihm nichts verging, wenn sie fühlte, dass ihr Fleisch aufbrach und sich öffnete wie eine Furche, von glühendem Nagel durchzogen. Glühend erst, dann lau, dann süß. Wenn sie die harten Stöße gegen ihr weiches Fleisch fühlte und wie er in sie eindrang, immer tiefer, bis sie stöhnte. Aber dass sein Tod ihr doch wehe getan hat, das sagt sie. Florencio ist gestorben, Doña Susana. Was hat sie gesagt? Florencio? Welchen Florencio hat sie gemeint? Meinen? Oh, warum weinte ich damals nicht? Warum verging ich nicht in Tränen, um mein Leid fortzuspülen? Was tue ich jetzt mit meinen wehen Lippen? Diese Tiere schlafen nie. Niemals schlafen sie. Sie sind wie der Teufel, der immer auf den Beinen ist und Seelen sucht, die er in die Hölle bringen kann. Gott, steh mir bei. Das wird doch nicht etwa Beelzebub sein, der da dreimal pocht, um einem, der ihm verfallen ist, anzukündigen, dass seine Stunde gekommen ist. Damiana! Dieser Don Pedro, immer noch derselbe Schürzenjäger. Warum ihm bloß diese Geheimnistuerei Spaß macht? Mach die Tür auf, Damiana! Aber wozu, Herr? Mach auf, Damiana! Aber ich schlafe doch schon, Herr! Nicht wahr, Justina? Die Nacht ist doch voller Sünde. Ja, Susanna. Und das ist wirklich wahr? Es muss wahr sein, Susanna. Und was meinst du? Ist denn das ganze Leben anderes als eine einzige Sünde? Hörst nicht? Hörst du nicht, wie die Erde knarrt? Nein, Susanna, ich kann gar nichts hören. Du würdest staunen. Ich sag dir, du würdest staunen, wenn du hörtest, was ich alles höre. Wie viele Vögel hast du in deinem Leben getötet? Viele, Susanna. Und hat es dir nicht leid getan? Ja, Susanna. Worauf wartest du dann, um zu sterben? Auf den Tod, Susanna. Wenn es weiter nichts ist als das, der wird schon kommen. Darum mach dir keine Sorgen. Glaubst du an die Hölle, Christina? Ja, Susanna. Und auch an den Himmel. Ich glaube nur an die Hölle. Wie geht es meiner Frau? Schlecht. Klagt sie? Nein, Don Pedro, sie klagt über nichts. Aber man sagt ja, dass die Toten nicht mehr klagen. Doña Susanna ist für uns alle verloren. Ist der Pfarrer nicht bei ihr gewesen? Er ist gestern Abend da gewesen, hat ihr die Beichte abgenommen. Aber sie ist wohl nicht im Stand der Gnade, denn der Herr Pfarrer hat ihr nicht die heilige Kommunion gespendet. Er hat gesagt, er würde ganz früh kommen und sehen Sie, er ist noch nicht da. Sie ist wohl nicht im Stand der Gnade. In wessen Gnade? In Gottes Gnade. Sei nicht töricht, Christine. Wie Sie meinen, Don Pedro. Susanna. Susanna. Ich will dir die Kommunion erteilen, meine Tochter. Wir sind eben sehr glücklich miteinander gewesen, Florencio. Wiederhole mit mir, was ich dir sagen werde. Was werden Sie mir sagen? Wollen Sie mir wieder die Beichte abnehmen? Warum noch einmal? Das wird keine Beichte sein, Susanna. Ich bin nur gekommen, um mich mit dir zu unterhalten und dich auf den Tod vorzubereiten. Werde ich denn schon sterben? Ja, meine Tochter. Ich werde das tun, was Sie sagen. Ich habe den Mund voller Erde. Ich habe den Mund voll von dir, von deinem Mund. Deine Lippen sind fest geschlossen und hart. Und wenn sie meine berühren, ist es, als ob sie beißen. Ich habe den Mund voller Erde. Ich schlucke schaumigen Speichel. Ich kaue Erdschollen, die von Würmern wimmeln. Und die Würmer verschlingen sich in meiner Kehle und kratzen an der Gaumenwand. Ich habe den Mund voller Erde. Mein Mund fällt ein, verzieht sich zu Grimassen. Die Zähne durchbohren und verschlingen ihn. Die Nase wird weich. Die Gelatine der Augen schmilzt. Die Haare brennen in einer einzigen Flamme. Den Mund voller Erde. Nun fehlt noch die Erscheinung Gottes. Das weiche Licht seines Unendlichen. Florencio, er gab mir Schutz in seinen Armen. Er gab mir Liebe. Ich bin fertig. Christina, tu mir die Liebe und weine anderswo. Ja, ich habe Doña Susanna sterben sehen. Was sagst du dort, Herr? Das, was ich dir eben gesagt habe. Es ist schon lange her, Susanna, dass du gegangen bist. Das Licht war damals ebenso wie jetzt, nur nicht so rot. Aber es war dasselbe arme, glanzlose Licht. Und dasselbe weiße Nebeltuch hüllte es ein wie jetzt. Es war derselbe Augenblick. Ich stand hier neben dem Tor und sah zu, wie es morgen wurde. Und sah zu, wie du auf dem Wege zum Himmel von mir gingst. Dorthin. Es war das letzte Mal, dass ich dich sah. Du kamst an mir vorbei und streiftest mit deinem Körper die Zweige des Paradiesbaumes, der auf dem Weg steht. Und der Luftzug nahm seine letzten Blätter mit. Ich sagte zu dir, komm wieder, Susanna. Geben Sie mir einen halben Liter Schnaps, Donja Carmen. Den kann ich gut brauchen. Ist die Kuka wieder ohnmächtig geworden? Sie ist schon gestorben. Gestern, so um 11 herum. Und ich habe das sogar meine Esel verkauft. Ich meine, sogar die habe ich verkauft, damit sie wieder gesund wird. Ich kann nicht hören, was du sagst. Oder sagst du gar nichts? Was sagst du? Dass ich nachts bei der Toten gewacht habe. Bei der Kuka. Sie hat gestern Abend den letzten Schnaufer getan. Also, was du nicht sagst. Und sind Gäste zur Totenwache da gewesen? Nicht ein einziger. Darum will ich ja den Schnaps, um meinen Kummer loszuwerden. Willst du ihn rein? Ja, da ist man schneller betrunken. Und geben Sie mir schnell, ich habe keine Zeit. Ich werde dir 2 Deziliter mehr für denselben Preis geben, weil du es bist. Und gehen sagt der Toten, dass ich sie immer gern gehabt habe. Und dass sie an mich denken soll, wenn sie in den Himmel kommt. Ja. Sag es ihr, bevor sie ganz zerfallen ist. Ich sag's ihr. Ich weiß, dass sie auch mit Ihnen rechnet, dass Sie für sie beten. Sie können sich vorstellen, wie unglücklich die Arme war, weil niemand da war, der ihr beigestanden hat. Was? Hast du denn nicht den Pfarrer geholt? Was geht denn uns das an? Für uns ist das Kopf wie gesprungen. Geben Sie mir noch einen Schnaps. Drücken Sie ein Auge zu. Nehmen Sie mir noch einen halben Liter. Und wenn Sie mir noch eine Kleinigkeit mehr geben wollen, dann habe ich auch nichts dagegen. Also geh schon. Mach, dass du wegkommst. Damiana, komm her und sieh, was dieser Mann will, der dort kommt. Ich bitte um eine kleine Beihilfe zum Begräbnis meiner Frau. Rette uns, Herr, vor den Fallstricken des Bösen. Eine kleine Beihilfe, damit ich meine tote Frau begraben kann. Ich bin auch ein Sohn von Pedro Paramo. Eine kleine Beihilfe. Geben Sie mir etwas. Eine kleine Beihilfe. Damiana, komm her und sieh, was dieser Mann will. Susanna. Pedro Paramo, nach dem gleichnamigen Roman von Juan Rulfo, als Hörspiel bearbeitet von Ulrich Raschke. Sie hörten das Stück in einer Kunstkopf-Stereoproduktion des Süddeutschen Rundfunks und des Westdeutschen Rundfunks. Die Rollen und ihre Sprecher waren Pedro Paramo, Siegfried Wischnewski, Pedro als Junge, Mario Warschun, Juan Preciado, Pedros Sohn, Matthias Ponier, Dolores, Juans Mutter, Edda Seipel, der Eseltreiber Abundio, Rainer Basedow, Carmen Diada, Grete Wurm, Damiana Cisneros, Brigitte Driander, Susanna, Jugendgespielin und letzte Frau Pedro Paramos, Ella Büchi, Fulgor Sedano, Gutsverwalter, Hans Korte, der Pfarrer von Comala, Dieter Borsche, das Geschwisterpaar, Elke Twisselmann und Günther Strack, Dorothea, Ursula Langrock. Ferner wirkten mit Lina Carstens, Edith Herdegen, Clara Wahlbröhl, Rolf Becker, Hans Gogel, Heinz Meyer, Wolfgang Schwalm und Gerd Tellkampf. Ton und Schnitt Walter Jost und Christa Schaaf. Regieassistenz Günther Guben. Regie Otto Düben.